Let's turn to 1 Samuel chapter 25. Gehen wir zum 1. Samuel 25. Okay. It's good to see everybody here tonight. Es ist schön, euch alle hier zu sehen. Nice to see you. Tabea und Christiane. I think I remember this Christine. Guy here. It looks like Nicky's brother or something. Und da hinten schaut jemand aus wie Nickys Bruder. Yeah. Are you like the Knecke's younger brother of Knecke, right? Knecke. Is that the younger brother of Knecke, right? Der kleine Bruder von Knecke. Yeah, looks great. Okay. Okay, 1 Samuel 25. 1. Samuel 25. Father, bless these words, we pray. Vater, segne diese Worte, das beten in wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, our last chapter in 1 Samuel 24. Unser letztes Kapitel im 1. Samuel 24. We talked about Saul being convicted, but not converted. Da haben wir darüber gesprochen, dass Saul überführt, aber nicht bekehrt wurde. He came out of the cave, er kam aus der Höhle, looking for David, suchte nach David in the mountains, in den Bergen, went into the cave to go to the bathroom, ging in die Höhle, um auf die Toilette zu gehen. David and his men were in the cave, in der Höhle waren David und seine Männer, could have easily killed Saul, hätten ihn leicht umbringen können, chose not to, haben aber sich entschlossen, das nicht zu tun. Saul goes out of the cave, Saul geht raus aus der Höhle, David comes from behind him, David kommt hinter ihm hervor, and speaks to Saul, und spricht ihn an, and says, why are you seeking me? Und sagt, warum suchst du mich? What have I done? Was habe ich getan? And Saul, being paralyzed with conviction, und Saul, der gelähmt ist vor Überführung, did not order his 3000 men to kill David. Hat seinen 3000 Leuten nicht befohlen, David umzubringen. But under conviction, sondern unter der Überführung, he admitted that he had done wrong. Hat er zugegeben, dass er etwas Falsches getan hat. But his conviction never led to conversion, aber dieses Überführtsein führte nie zur Bekehrung. Because his heart was not established in grace. Weil sein Herz nicht gegründet war in Gnade. In Hebrews chapter 13. In Hebräer Kapitel 13. Our heart needs to be established in grace. Unser Herz muss in der Gnade gegründet sein. Meaning that it's okay to be guilty. Das bedeutet, es ist okay, sich schuldig zu fühlen. But when my heart is established in my own righteousness, oder schuldig zu sein, aber wenn mein Herz in meiner eigenen Gerechtigkeit in Romans chapter 9, gefestigt ist in Römer 9, as with the Israelites, so wie bei den Israeliten, they were trying to establish their own righteousness. Sie haben versucht, ihre eigene Gerechtigkeit aufzubauen. And like the rich young ruler who came to Jesus and said, good master, und so wie der reiche junge Chef zu Jesus kam und sagte, guter Meister. His measuring stick was human goodness. Sein Maßstab war menschliche Güte. Jesus would say, only God is good. Jesus antwortete ihm, nur Gott ist gut. And now, in contrast to this, we have 1 Samuel 25. Und im Kontrast dazu haben wir 1. Samuel 25. And our theme tonight is conviction that leads to conversion. Und unser Thema heute ist überführt sein, was zur Bekehrung führt. Now in verse 1 Samuel dies. In Vers 1 steht, dass Samuel starb. He was the first prophet, official prophet of Israel. Er war Israels erster offizieller Prophet. And David. Und David. He goes to verse 2. There was a man in Maon whose business was in Carmel. Vers 3. Und es war ein Mann in Maon, der seine Tätigkeit in Carmel hatte. The man was very rich and he had 3,000 sheep and 1,000 goats. Und der Mann war sehr vermögend und hatte 3,000 Schafe und 1,000 Ziegen. In verse 3, now the man's name was Nabal. Vers 3, und der Name des Mannes war Nabal. And his wife's name was Abigail. Und der Name seiner Frau Abigail. What a beautiful name, huh? Schöner Name, huh? And the woman was intelligent and beautiful in appearance. Sie war eine Frau von klarem Verstand und von schöner Gestalt. But the man was harsh and evil in his dealings. Der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun. Verse 4, David heard in the wilderness that Nabal was shearing his sheep. Vers 5, David hörte, dass Nabal in der Wüste seine Schafe schor. Vers 4. So in verse 5 he sends 10 of his young men. In Vers 5 schickt er 10 seiner Männer aus. Bring greetings to Nabal, give him peace from God. Bringt Nabal Grüße und bringt ihm Frieden von Gott. And just explain to him how we've been protecting his shepherds. Und erklär ihm einfach, wie dass wir seine Schafhirten beschützt haben. For a long time now. Lange schon. They're not missing even one sheep. Ihnen fehlt nicht ein Schaf. Because people, you know, these bands of robbers would always come in and steal sheep. Weil da waren Banden von Banditen, die immer Schafe stehlen wollten. Or wild animals. Oder wilde Tiere. But David and his 600 men were like a wall. Aber David und seine 600 Männer waren wie eine Schutzmauer. They missed nothing. Keins fehlte. So David's young men go to Nabal. Die jungen Männer von David gehen zu Nabal. They explain the kindness that David had shown toward his shepherds. Und erklären, dass David sehr freundlich mit den Hirten umgegangen ist. But in verse 10, Nabal answers David. Aber Vers 10, David's servants. Da antwortete Nabal den Knechten Davids. Who is David? Er sagte, wer ist David? Who is the son of Jesse? Wer ist der Sohn Isais? There are many servants today. Heutzutage gibt es viele Knechte. Who are each breaking away from his master. Die alle ihren Herren davonlaufen. David didn't break away from his master. David ist seinem Herrn nicht davongelaufen. He was driven away by his master. Er wurde ausgetrieben von seinem Meister. So in verse 12, ja. David's young men returned. Dann kehrten die Männer von David zurück und haben David Folgendes erzählt. Vers 13. And David said to his men, David sagte zu seinen Männern, each of you gird on his sword. Es gürte sich jeder sein Schwert. So each man girded on his sword. Und jeder gürtete sich sein Schwert um. And David also girded on his sword. Und auch David gürtete sich sein Schwert um. And about 400 men went up behind David. Und etwa 400 Mann zogen hinter David her. 200 stayed behind. 200 blieben zurück. Verse 14. But one of the young men told Abigail what had happened. 14. Aber einer von den Leuten berichtete der Abigail, was passieren würde. In verse 15, how look what it says. Yet the men were very good to us. Vers 15. Und doch sind die Männer sehr gut zu uns gewesen. Amazing. David's goodness. Davids Güte. Was being expressed through these men. Wurde durch seine Leute ausgedrückt. And that's like us. The goodness of Christ is expressed through us. Das ist so wie bei uns. Die Güte Christi findet Ausdruck durch uns. You know, the people at Lebgasse, they were very good to us. Weißt du, die Leute in der Lebgasse waren wirklich freundlich zu uns. Yeah, they did not insult us. Die haben uns nicht beleidigt. Nor did we miss anything. Und es fehlte uns an nichts. Verse 16, they were a wall to us. Sie waren eine Mauer um uns her. Verse 17. Now therefore, this is the servant says this to Abigail. Jetzt sagt der Knecht Folgendes zu Abigail. We're in big trouble. Jetzt sind wir in Unglück. I'm just paraphrasing. Because your husband, weil dein Mann, insulted these guys. Hat diese Männer belästigt. And I'm telling you, we're in big trouble. Und ich sage euch, jetzt steht uns ein Unglück bevor. Verse 18. So Abigail hurried, took 200 loaves of bread and 2 jugs of wine. Da eilte Abigail und nahm 200 Brote, 2 Schläuche Wein. Now if that was Austrians, they'd have to take 200 jugs of wine and 2 loaves of bread. Bei den Österreichern wäre das umgekehrt gewesen. If that was in Austria, you know. Only 2 jugs of wine for 600 men. Nur 2 Schläuche Wein für 200 Leute. You know? Okay. Anyway, that's another subject. Das ist ein anderes Thema. Verse 9. Vers 9. And she said to her young men. 19. Und sie sagte zu ihren Knechten. Go on before me, behold. Geht vor mir her. I'm coming after you. Siehe, ich komme hinter euch her. But she did not tell her husband Nabal. Aber ihrem Mann Nabal sagte sie nichts davon. Verse 20, she's riding on her donkey, she meets David. Vers 20 reitet sie auf dem Esel und trifft David. Now verse 21, it says, now David had said, and this is previously. Vers 21 steht, was David vorher gedacht hatte. Now what's the thinking? Schaut zu, was er denkt. He's received projections. Er hat Projektionen empfangen. He's going to sin in his mind. Er wird in seinen Gedanken sündigen. He's going to be convicted. Er wird überführt werden. But then he's going to be converted. Aber dann wird er bekehrt werden. Now watch the sin in his mind. Wird er umkehren. Schaut die Sünde an in seinen Gedanken. If it doesn't resemble ours sometimes. Und schaut, ob ihr euch nicht darin wiederfindet manchmal. Now David said, und David sagte, surely in vain I have guarded all that this man has in the wilderness. Fürwahr, umsonst habe ich alles behütet, was diesem Menschen in der Wüste gehört. So that nothing was missed of all that belonged to him. So dass nicht das Geringste vermisst wurde von allem, and was er hatte. He has returned me evil for good. Und er hat mir Gutes mit Bösem vergolten. May God do so to the enemies of David. So tue Gott den Feinden Davids. And more also. Und so füge er hinzu. If by morning bis zum Morgen. I leave as much as one male of any who belong to him. Wenn ich von allem, was ihm gehört, einen übrig lasse, der männlich ist. Now, he didn't say one male. He used a different phrase. Er hat nicht ein Mann gesagt, sondern he was said, anderes. You know, if I leave one who goes Lulu on the wall. Er hat gesagt, wenn ich einen übrig lasse, der an die Wand. He was a little upset. Er war sehr wütend. Okay. He's really upset. Er ist ganz wütend. And I think nothing gets us more upset. Und ich glaube, nichts kann uns mehr zur Weißglut bringen als Undankbarkeit. You give someone kindness. Du bist jemandem gegenüber freundlich. I mean, he has 600 men. Er hat 600 Männer. Who are these? Das sind solche Kerle. Tough guys. Das sind starke Kerle. These guys look like Vikings, you know. Die schauen aus wie Wikinger. They're just wearing skins and they got big hairy legs. Haben große haarige, behaarte Beine. They got calves like grapefruits. Sie haben Unterschenkel wie Grapefruits. They got veins coming out. Die Venen treten hervor. These guys got beards and missing teeth and. Die haben Bärte, den fehlen Zähne. And these guys are kind. Und die anderen und diese sind aber freundlich. Are you a shepherd? Bist du ein Hirte? Yes, sir. Ja. Is there anything I can do for you? Gibt's irgendwas, was ich für dich tun kann? No, sir. Nein, eigentlich nicht. Well, if you think of something, just tell me. Wenn dir irgendwas einfällt, sag's mir. I'm feeling mighty kind tonight, you know what I mean? Ich fühle mich mächtig freundlich heute. These guys were kind. Die waren wirklich freundlich. These big guys. Diese Riesenkerle. They were so kind to us. Die waren so freundlich they zu were uns. Good to us. Die waren gut zu uns. These guys didn't take anything from them. Die haben nichts von ihnen weggenommen. They could have robbed them. Sie hätten sie ausrauben abused können. Them. Missbrauchen. Hey kid. Hey Kleiner. What do you got there? Was hast du da? Oh, some raisins, sir. Paar Weintrauben. Give them to me. Gib sie mir. Before I squash your head. Bevor ich deinen Kopf zermatsche. Sure, sir. Klar. None of that. Gar nicht so. No intimidation. Keine Einschüchterung. No manipulation. Keine Manipulation. No control. Keine Kontrolle. These guys were godly men. Das waren gottesfürchtige Männer. They protected these men. Sie haben die anderen beschützt. There's nothing that will tempt us more. Nichts wird uns mehr versuchen. To return evil. Dazu Böses zurückzugeben. Than when someone gives us evil for the kindness that we've given. Als wenn jemand uns für das Gute, was wir ihnen tun, mit Bösem begegnet. Nothing will tempt us more. Nichts wird uns mehr in Versuchung you invest, bringen. You invest, du investierst you und investierst. Spend time or whatever you do, du gibst deine Zeit oder was auch immer du whether tust. It's your children, teenagers, ob das deine Kinder sind oder Jugendliche. Members of the church, Gemeindemitglieder. People in the Sunday school, Menschen in der Sonntagsschule. Whatever it is. Was auch immer das ist. And you pour your life out before the Lord. Und du gießt dein Leben aus vor dem Herrn. And they turn around and give you evil for good. Und der andere dreht sich um und gibt dir Böses für dein Gutes. And David said, surely in vain. Und David sagt, sicherlich war das umsonst. Surely in vain I ganz worked sicher in that Sunday school. Habe ich umsonst gearbeitet in der Sonntagsschule. Yeah. In vain. Umsonst. Oh, you'll see what I'm going to do now. Ah, du wirst schon sehen, was ich jetzt tun werde. Surely in vain I was on that worship team. Sicherlich war ich, ganz sicher war ich umsonst in dem Anbetungsteam. Something, some kind of ingratitude of some kind from somebody. Irgendwas, irgendeine Art von Undankbarkeit von irgendjemandem. Sometimes it's real. Manchmal ist es real. And sometimes we just make it up. Aber manchmal bilden wir uns das nur ein. It's not real. Und es stimmt gar it's nicht. Just imagination in our head. Wir stellen uns das nur so vor in unserem Kopf. Because of personal problems. Wegen persönlicher Probleme. That we bring into our Christianity from before we were saved. Die wir mit ins Christsein hineinbringen von der Zeit, wo wir noch nicht gerettet and waren. And we blame our problems on people. Und wir schieben die Schuld für unsere Probleme auf andere. But in any case. Aber in jedem Fall, if it's imaginary, ob es nun von der Vorstellung, or if it's provable, ob es von der Vorstellung ist oder ob du es beweisen this kannst, is our greatest test. Das ist unser größter Test. And so, verse 23, when Abigail saw David, Vers 23, als Abigail David sah, she got off her donkey and she fell on the ground. Stieg sie eilends vom Esel herab, fiel vor David auf ihr Angesicht. Verse 24, she fell at his feet and said, "On me alone, my Lord, be the blame." Vers 24, sie fiel ihm zu Füßen und sagte, "Auf mich allein, mein Herr, falle die Schuld." Wow. Wow. Verse 25. Vers 25. "Please do not let my Lord pay attention to this worthless man, Nabal." Mein Herr, ärgere sich doch nicht über diesen boshaften Menschen, über Nabal. "For as his name is, so is he." Denn wie sein Name, so ist er. "You invest." Du investierst. "And it doesn't come back." Und nichts kommt zurück. "Because people are like Nabal." Weil die Menschen so sind wie Nabal. "And if you invest in a Nabal." Und wenn du in einen Nabal investierst. "And it comes back as evil." Und er dir Böses zurückgibt. Look what she says to him. Schau, was sie ihm antwortet. She says, she continues, "I, your hand servant, did not see the young men, my Lord, whom you sent." Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. "Now therefore, my Lord, as the Lord lives and as your soul lives, since the Lord has restrained you from shedding blood and avenging yourself by your own hand." Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und du selbst lebst, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Did she hear what he did with Saul? Hat sie gehört, was er mit Saul gemacht she hat? Must have heard. Wahrscheinlich, sie muss es irgendwie gehört haben. "Now then let your enemies and those who seek evil against my Lord be as Nabal." So sollen nun deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. "Now let this gift which your hand servant has brought to my Lord be given to your young men." Hier nun ist das Segensgeschenk, das deine Magd meinem Herrn gebracht hat, das den Leuten gegeben werde. And this is my favorite verse in the chapter. Jetzt kommt mein Lieblingsvers in diesem Kapitel. "Please forgive the transgression of your maidservant." Vergib doch deiner Magd die Anmaßung. "For the Lord will certainly make for you, my Lord, an enduring house." Denn sicher wird der Herr meinem Herrn ein beständiges Haus bauen. "Because my Lord is fighting the battles of the Lord." Weil mein Herr die Kämpfe des Herrn kämpft. "And evil shall not be found in you all your days." Und möge dein Leben lang nichts Böses an dir gefunden werden. "It doesn't matter what people say." Egal was die Leute sagen. "We're always going to have enemies somewhere." Irgendwo werden wir immer Feinde haben. "It's bad if our enemies are because of unrighteousness." Es ist schlecht, wenn wir Feinde haben, weil wir ungerecht sind. "But the Lord promised that if we live righteously, we will be persecuted." Aber der Herr verheißt, dass wenn wir gerecht leben, dass wir verfolgt werden. "Persecution almost always comes because we make someone insecure." Verfolgung kommt meistens dadurch, dass wir jemanden verunsichern. "Because religiosity is exposed." Weil wir Religiosität aufweisen. "And when religiosity is exposed, people get really angry." Und wenn Religiosität sich zeigt, dann werden die Menschen sehr böse. Matthäus 5:12. "If we're persecuted, wenn wir verfolgt werden, for righteousness sake, um der Gerechtigkeit willen, rejoice and be exceeding glad." Freut euch und seid einfach extrem "For freudig. Great is your reward Denn groß in heaven. Ist eure Belohnung im Himmel." It's wonderful to be fighting the battles of the Lord. Es ist wunderbar, die Kämpfe des Herrn zu kämpfen. Right? We are kind. Wir sind freundlich. People may be mistreating us. Vielleicht behandeln uns die Leute schlecht. But we continue to express kindness wherever we can. Aber wir geben einfach immer Freundlichkeit weiter, wo immer wir können. The devil may be targeting us. Vielleicht hat der Teufel uns im Visier. We may be pushed out. Vielleicht werden wir rausgedrängt. But we continue to fight the battles of the Lord. Aber wir kämpfen die Kämpfe des Herrn weiter. Even as David is on the run. So auch wie David auf der Flucht ist. He's not bitter, he's not hiding somewhere. Währenddessen ist er nicht bitter, er verbirgt sich nirgendwo. As some recluse. So zurückgezogen. "Oh, what's happening to me? Oh, was ist mir passiert? Oh, woe is me. Ich armer." No, when Saul wasn't around, David was saying, "Let's go." Nein, als Saul nicht da war, sagte David, gehen wir. "Let's fight the battles of the Lord." Kämpfen wir die Kämpfe des Herrn. I love this verse. Ich liebe diesen Vers. Evil shall not be found in you all of your days. Möge dein Leben lang nichts Böses an dir gefunden werden. But now you gotta picture him. I mean, he's just consumed with evil at the moment. Stellt euch ihn vor, ist total eingenommen von Bösen in dem Moment. He just saw these people, he's slaughtering these people. Hat sich vorgestellt, dass seine Leute die anderen abschlachten. What did he say? Was hat gesagt? Get your swords together, men. Holt eure Schwerter raus, Männer. Let's go. Geh mal. We got a little business to do. Wir müssen was erledigen. And I swear. Und ich schwöre. There won't be one kid left. Es wird kein Bub übrig bleiben. Who can do Lulu on the wall? Der an die Wand fischen kann. By the time we're done. Bis wir fertig sind. Are we one, man? Sind wir uns einig? Yeah. And they're going. Und sie gehen. And they're mad. Und sie sind wütend. They're like Vikings, you know, like. Wie Wikinger. And here comes Abigail. Und hier kommt Abigail. On her donkey. Auf ihrem Esel. She jumps off. Sie steigt herab. And David comes around the corner. David kommt so um die Ecke. He's sweating. He's angry. Schwitzt. Ist ärgerlich wütend. He's like consumed. Ist total eingenommen. She jumps off. Sie springt herunter. Just like the Holy Spirit. So wie der Heilige Geist. And just loves him. Und liebt ihn. Oh my Lord. Oh mein Herr. It is all my fault. Es ist alles meine Schuld. Forgive my sin. Vergib meine Sünde. I didn't know your men were there. Ich wusste nicht, dass deine Männer da waren. Look at the wonderful gift I brought you. Schau die schönen Geschenke, die ich dir mitgebracht habe. You are fighting the battles of the Lord. Du kämpfst die Kämpfe des Herrn, ja. And someday you will be king for sure. Und eines Tages wirst du sicher König sein. And evil will never be found in your heart. Und in deinem Herzen wird es nie Böses geben. What are you talking about? Worüber sprichst du? He's like, he's getting convicted. Wird schon überführt. I mean, I can't even imagine that evil would be in you. Ich kann mir nicht vorstellen, dass etwas Böses in dir ist. He's got a sword in his hand, you know. Hat das Schwert schon in der Hand. His men are like putting their swords down. Die Männer tun die Schwerter runter. Wilting like flowers. Sie verwelken wie Blumen. Standing there. Und stehen da. Their feet start to turn in, you know. Die Füße drehen sich nach innen. They all start to cry. You know. Sie beginnen zu weinen. I'm sorry. Es tut mir leid. Right? And here, watch this. I love this part. Und jetzt kommt der Teil, den ich liebe. Verse 30. Vers 30. And it shall come about when the Lord shall do for my Lord according to all the good that he has spoken concerning you, and shall appoint you ruler over Israel. Und es wird geschehen, wenn der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, das er dir zugesagt hat, und dich zum Fürsten über Israel bestellt. Now this will not cause grief or trouble, a troubled heart to my Lord. So wird dir, meinem Herrn, das kein Anstoß und kein Vorwurf des Herzens sein. Both by having shed blood without cause. Dass du ohne Ursache Blut vergossen habest. And by my Lord having avenged himself. Und dass mein Herr sich mit eigener Hand When the Lord shall deal well with my Lord, und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, then remember your maidservant. So denke an deine Magd. She probably, you know, twinkled her eyes. Wahrscheinlich hat sie ein bisschen mit den Augen gezwinkert. Then David said to Abigail. Und David sagte zu Abigail. Blessed be the Lord God of Israel. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Who sent you this day to meet me? Der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. Now he's been convicted. Ist überführt worden. And he's about to be converted. Und ist dabei umzukehren. But between the conviction and the conversion, aber zwischen dem Überführtsein und der Umkehr, an honest confession. Kommt ein ehrliches Bekenntnis. 1. Johannes 1:9. If we confess our sin, wenn wir unsere Sünde bekennen, he is faithful and just to forgive us. So ist treu und gerecht, uns zu vergeben. Und uns zu reinigen from all unrighteousness. Von jeglicher Ungerechtigkeit. Look at the way he confesses. Schaut, wie seine Sünde bekennt. Blessed be the Lord God of Israel, who sent you this day to meet me. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der dich an diesem Tag mir entgegengesandt hat. And be your discernment. Und gepriesen sei deine Klugheit. I mean, this is ancient days here. Das ist im Altertum. I mean, he's like really humbling himself here. Er demütigt sich total hier. You got 400 men. Da sind 400 Männer. They're like, David, man, get her out of the way. David, Mann, schieb die zur Seite. We're wasting time. Wir verbrauchen Zeit. What are you talking about? Worüber sprichst du? I'm just talking to her. Leave me alone. Lass mich in Ruhe, ich spreche nur mit ihr. Blessed be God. Gesegnet sei Gott. Who sent you? Gepriesen, der dich geschickt hat, um mich heute zu treffen. And I think David likes her or something, you know? Ich glaube, der David mag dir oder sowas. And blessed be your discernment. Und gesegnet sei deine Klugheit. Probably all these guys are like, what? Und da sagen die alle, was? And blessed be you, und gesegnet seist du, who have kept me this day, gepriesen, dass du mich heute from bloodshed, davon zurückgehalten hast, and from avenging myself by my own hand, in Blutschuld zu geraten und mir mit meiner eigenen Hand zu what helfen. Do we see there? Was sehen wir da? We see a honest confession, wir sehen ein ehrliches Bekenntnis, and it's specific. Und er nennt Details. There's a difference between admitting I did something wrong. Es liegt ein Unterschied darin, zuzugeben, dass ich was falsch gemacht like habe. Saul did, wie Saul das gemacht and hat. Confessing sin to God. Und Gott gegenüber Sünde zu bekennen. Confessing that I've sinned. Bekennen, dass ich gesündigt habe. You kept me today. Du hast mich heute davor bewahrt. I had sin in my heart. Ich hatte Sünde vor im Herzen. I was gonna kill people. Ich wollte Menschen umbringen. I was gonna chop up babies today. Ich hätte Babys zermetzelt heute. So mad. Ich war so wütend. I was gonna avenge myself by my own hand. Ich wollte mich mit eigener Hand rächen. Nevertheless, now watch this. Und jetzt schaut zu. Nevertheless, as the Lord God of Israel lives, aber so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, who has restrained me from harming you, der mich bewahrt hat, dir Böses zu tun, unless you had come quickly to meet me, wenn du mir nicht eilends entgegengekommen wärest, surely there would not have been left to Nabal until morning light as much as one male. So wäre dem Nabal bis zum Morgenlicht nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. So David received from her hand what she had brought him, und David nahm aus ihrer Hand, was sie ihm mitgebracht hatte, and he said to her, und sagte zu ihr, go up to your house in peace. Zieh hinauf in Frieden in dein Haus. See, I have listened to you, siehe, ich habe auf deine Stimme gehört, and granted your request, und dein Angesicht wieder aufgerichtet. That's conversion. Das ist Umkehr. He was convicted. Er war überführt, wurde überführt. He made an honest confession, er hat ein ehrliches Geständnis and it was gemacht. Specific. Es war mit Details. Part of our problem is we just like make this flippant kind of okay, I did something wrong. Unser Problem ist, dass wir so achtlos und schnell sagen, naja, ich habe was falsch gemacht. And the Holy Spirit says, what did you do wrong? Und der Heilige Geist fragt, was hast du falsch gemacht? I don't know. I mean, okay, I was wrong. Ah, ich weiß nicht genau, irgendwas habe ich falsch gemacht. No, be specific. Nein, sag mir genau. Be specific. Sag's genau. Oh, well, naja. I guess I was proud. Vielleicht war ich and stolz und arrogant und critical, kritisch and und hateful, hasserfüllt and und self-righteous, selbstgerecht and und bitter and und be specific. Sag's mir and genau. When we're specific, und wenn wir es genau sagen, then comes conversion. Kommt die Umkehr. Because we're approaching a throne of grace. Weil wir vor einen Gnadenthron treten. But we've got to receive mercy first. Wir müssen zuerst Gnade empfangen. And we can never emphasize this enough. Und das können wir nicht oft genug betonen. We have to go to God with an honest heart. Wir müssen vor Gott kommen mit einem ehrlichen Herzen. In Hebrews chapter 10. In Hebräer Kapitel 10. Verses 19 through 22. Verse 19 bis 22. We go to God with an honest heart. Wir treten vor Gott mit einem ehrlichen Herzen. And David was honest. Und David war ehrlich. He humbled himself in front of this woman. Er hat sich vor dieser Frau gedemütigt. And that's like us humbling ourselves before the Holy Spirit. Und so sind wir, wenn wir uns vom Heiligen Geist demütigen. And look what happens in verse 36. Und schaut auf Vers 36, was passiert. Then Abigail came to Nabal. Und als Abigail zu Nabal kam, behold, he was holding a feast in his house. Siehe, da hatte er ein Mahl in seinem Haus. Like the feast of a king. Wie das Mahl eines Königs zubereitet. And Nabal's heart was merry within him. Und sein Herz war guter Dinge. And he was very drunk. Und er war über die Maßen betrunken. So she did not tell him anything. Und sie berichtete ihm nichts. At all until the morning light. Weder wenig noch viel, bis der Morgen hell wurde. But it came about in the morning when the wine had gone out of Nabal. Und es geschah am Morgen, als der Rausch vom Nabal gewichen war. That his wife told him these things. Berichtete ihm seine Frau alles. Nabal. Nabal. Honey bun. Schatzili. Yeah, what do you want? Ja, was willst du? I'd like to tell you something. Ich würde dir gerne was sagen. Well, say it quick. I'm tired. Make breakfast for me. Mach schnell. Ich bin müde. Ich will Frühstück. Where's the coffee? Wo ist der Kaffee? Well, before I make breakfast, like to tell you something. Bevor ich das Frühstück mache, würde ich dir gerne was sagen. What do you want to tell me? Was willst du mir sagen? Well, yesterday. Gestern. I met David. Habe ich David getroffen. On the road. Auf der Straße. What did he want? Was wollte er? Well, he was coming here with 400 men. Er war unterwegs zu uns mit 400 Männern. Who were unbelievably angry at you. Die unglaublich wütend waren auf dich. And they were gonna chop you to pieces. Und die wollten dich zerstückeln. But I met them on the road. Aber ich habe sie auf der Straße getroffen. And I gave them a gift. Auf dem Weg und ich gab ihnen ein Geschenk. So they didn't come and chop you into little pieces. Jetzt sind sie also nicht gekommen und haben dich nicht zerstückelt. And when he heard the way she described this. Und als er ihr zuhörte, während sie das beschrieb, he had a heart attack. Hatte er einen Herzanfall? Herzinfarkt. Look, he had a heart attack. He had a stroke. Er hatte einen Herzinfarkt. It says, and his heart died within him. Und sein Herz starb in ihm. So that he became as a stone. Verse 37. Da starb sein Herz in seiner Brust und er wurde wie ein Stein. And about 10 days later. Und es geschah nach ungefähr 10 Tagen. It happened that the Lord struck Nabal and he died. Da schlug der Herr den Nabal, so dass er starb. Let's just look at David's response and we'll close. Schauen wir uns Davids Reaktion darauf an und when damit David werden wir abschließen. Heard that Nabal was dead. Und als David hörte, dass Nabal gestorben sei, he said, sagte er: Blessed be the Lord. Gepriesen sei der Herr, who has pleaded the cause of my reproach, der meine Schmach an Nabal gerecht hat, from the hand of Nabal, and has kept back his servant from evil, und seinen Knecht von einer bösen Tat abgehalten hat. Let's close with this last statement. Mit der letzten Aussage schließen wir ab. The Lord has also returned the evil doing of Nabal on his own. Die böse Tat Nabals hat der Herr auf seinen eigenen Kopf zurückfallen lassen. So Romans 12, we don't avenge ourselves. Römer 12, wir rächen uns nicht selbst. If we don't forgive somebody, wenn wir jemandem nicht vergeben, ist es so, als ob wir versuchen, ihnen weh zu tun, indem wir Gift trinken. I hate you. Ich hasse dich. You know how bad I hate you? Weißt du, wie sehr ich dich hasse? I'm gonna drink this gasoline. Ich werde dieses Benzin trinken. That's how bad I hate you. So sehr hasse ich dich. And you think you're hurting them. Und du glaubst, du tust der anderen Person weh. You're killing yourself. Und bringst dich aber selber um dabei. If somebody has hurt you, wenn jemand dich verletzt hat, if somebody has abused you, wenn jemand dich missbraucht hat, if somebody has done evil to you for the kindness you've done to them, wenn jemand dir Böses angetan hat für das Gute, was du ihm getan hast, leave it. Lass es in Ruhe. Let the Holy Spirit convict you. Lass den Heiligen Geist dich that überführen. Vengeance is mine, says the Lord. Davon, dass der Herr sagt, die Rache ist mein, spricht der Herr. I want to read one verse from the book of Naaman and we'll close. Ich möchte noch ein Vers aus dem Buch Naaman lesen. Naaman is a little prophet and it says this. If I can find this little book. It's after Daniel. Prophet, nach Daniel. After Hosea, after Joel, after Amos, after Jonah, after Micah, and right after Nahum. Micah. Achso, Prophet the little Nahum. Book of Naaman. Verse 3. Vers 3. The Lord is slow to anger. Der Herr ist langsam zum Zorn. And great in power. Und groß an Kraft. The Lord will by no means leave the guilty unpunished. Doch keinesfalls lässt der Herr ungestraft We can leave it right there. Damit können wir aufhören. Vengeance is mine, says the Lord. Dabei können wir es belassen. Die Rache ist mein, sagt David. David was convicted. David war überführt worden. That he had taken his own vengeance in his hand. Dass er die Rache in seine Hand genommen hat. And he confessed that it was God. Und er bekannte, dass Gott es war. That was stopping him. Der ihn daran hinderte. And we, in my 28 years. Seit 28 Jahren since I've been born again. Bin ich wiedergeboren. Every time I have lost it, in dieser Zeit, immer wenn ich ausgezuckt bin and just wanted to find a particular person, und eine ganz bestimmte Person finden wollte and take a baseball bat, und einen Baseballschläger nehmen or wollte a couple of nunchucks, oder Nunchucks? Nunchucks, you know, like Bruce Lee. You know, nunchucks. It's just say nunchucks. Nunchucks. Yeah, that's good. And on the way, unterwegs, you can absolutely be sure. Da kannst du dir ganz sicher sein. The Holy Spirit will meet you like Abigail did. Wird der Heilige Geist dir entgegenkommen, so and wie die Abigail. And will convict. Und wird dich überführen und don't überführen. Don't do this. Don't do this. Mach das don't nicht. Do this, mach das don't nicht. Do this. Mach das nicht. Please don't do this. Bitte mach das leave nicht. It to God. Turn überlass back. Überlass es Gott. Dreh um. Look. I'll give you grace. Schau, turn ich gebe back. Dir Gnade. Dreh um. Don't touch this thing. Lass das in Ruhe. God will do it. Gott wird sich drum kümmern. And each time, und jedes Mal we will be able to say, können wir dann sagen, that God was the one, Gott war es. The Holy Spirit kept me from evil. Der Heilige Geist hat mich bewahrt, Böses zu tun. Because we cannot keep ourselves, we are human beings. Weil wir können uns selbst nicht aufhalten, wir sind Menschen. But we just have to wait for Abigail. Aber wir müssen darauf warten, dass Abigail kommt. Abigail will be there. Sie wird kommen. Which means my father rejoices. Das bedeutet nämlich, mein Vater freut sich. Speaks of the Holy Spirit to us. Das spricht für uns vom Heiligen Geist. Don't do this. Mach das stop. Nicht. Hör auf. And when we stop, und wenn wir aufhören, God will take over. Wird Gott die Oberhand nehmen. And we will spare ourselves. Und wir werden uns selbst davor bewahren. From disqualifying ourselves. Dass wir uns selbst disqualifizieren. From the future blessings of God. Und dadurch die zukünftigen Segnungen Gottes. Yeah. Auslassen. So in contrast, also im Gegensatz, Saul was convicted, Saul war überführt, yet not converted. Aber ist nicht umgekehrt. David, who was just as human, David, der genauso ein Mensch war, was convicted, war überführt, and was converted, und hat umgekehrt, ist umgekehrt, because he made an honest confession weil before er God. Vor Gott ein ehrliches Bekenntnis ablegte. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your mercy. Danke für deine Barmherzigkeit. We are but human. Wir sind alle Menschen. And we get upset. Und wir werden ärgerlich. We get angry. Wir werden wütend. We get wrathful. Wir werden zornig. We get hurt. Wir werden verletzt. But your word says. Aber dein Wort sagt. That the anger of man does not accomplish the righteousness of God. Der Zorn des Menschen reicht nicht. Die Gerechtigkeit Gottes erwirkt nicht die Gerechtigkeit yeah. Gottes. In James chapter 1. In Jakobus Kapitel 1. So thank you tonight for the Holy Spirit. Danke heute Abend für den Heiligen Geist. Thank you for Abigail. Danke für Abigail. And let us keep her in our heart. Lord. Lass uns sie in unserem Herzen and bewahren. Help us to recognize. Und hilf uns zu erkennen. When you send us Abigails. Wenn du uns Abigails schickst. We thank you. Wir danken dir. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Thank you.